Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 587 an Schiller. Wir haben uns diese Tage noch viel vom Wallenstein unterhalten. Professor Meyer hat ihn auch gelesen und sich sehr daran ergötzt. Wenn Sie etwas Neues vornehmen und zu einem selbst erfundenen Gegenstande Lust haben, so kann ich es nicht tadeln. Vielmehr lehrt die Erfahrung, dass Sie sich bei einer freieren Arbeit ungleich besser befinden werden. Mich verlangt sehr zu hören, wohin gegenwärtig Ihre Neigung gerichtet ist. Von dem Imhoffischen Gedicht hat mir Meyer viel Gutes gesagt. Es soll mir recht lieb sein, wenn unsere Frauenzimmer, die so ein hübsches Talent haben, auch wirklich avancieren. Morgen früh gehe ich bei Zeiten ab und bin zu Mittag schon bei Ihnen und will alle meine diätetischen Künste zusammennehmen, um diesmal etwas zu liefern. Können Sie sich nun auch zu einer neuen Arbeit entschließen, die ganz aus Ihnen herauskommt und so auch Ihren Neigungen wie Ihrem Talent angemessen ist, so sind wir auf den Sommer geborgen. Das Kästchen ist glücklich angelangt. Grüßen Sie Ihre liebe Frau. Es ist mir diesmal ganz eigens wohl, dass ich mit Ihnen bald wieder auf die vorbeifließende Mühllache hinaussehen soll. Weimar am 20. März 1799. Geht.